الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Das ist der dritte Unterricht, inshallah ta'ala. Da lernen wir, بإذن الله تبارك وتعالى, Grundbegriffe. Erstmal Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Wer ist Ahlus Sunnah wal Jama'ah? Ahlus Sunnah wal Jama'ah sind Muslime, die sich darauf geeinigt haben, ihren gesamten Glauben, innerlich und äußerlich in Tat und Aussage, sei es in Aqida oder Ibada oder anderen, nur vom Koran und der authentischen Sunna zu nehmen, nach dem Verständnis der Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, diese Umma, gemeint die Muslime, werden sich in 73 Gruppen spalten, alle sind im Höllenfeuer bis auf eine. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, wer ist diese eine Gruppe? Er sagt, das sind jene, die auf dem beharren, was ich bin heute und meine Gefährten. Das bedeutet, Barakallahu fikum, wie die Gelehrten sagen, sie nehmen ihren Glauben und ihre Anbetung und alle anderen Dinge, ja, ihre gesamte Religion, innerlich und äußerlich, in Aussage, in Tat, im Gesamten, von Al-Quran und der authentischen Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, nach dem Verständnis der Sahaba. Denn Allah, tabaraka wa ta'ala, sagt auch, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. Wenn sie glauben, wie ihr glaubt, dann sind sie recht geleitet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam nannte Ahlus Sunnah wal Jama'ah auch Al-Jama'ah. Und sie wurden Ahlus Sunnah genannt, die Leute der Sunnah, weil sie die Anhänger der Sunnah sind, weil sie ihren Glauben vom Koran und der Sunnah nehmen. Und die Jama'ah, die Gemeinschaft. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sie sind die errettete Gruppe und die siegreiche Gruppe. Subhanallah. Sie sind errettet und siegreich im Diesseits und im Jenseits vollständig. Möge Allah tabaraka wa ta'ala uns von ihnen sein lassen. Dann, barakallahu fikum, wollte ich den Begriff Kafir erläutern. Oder ich gestern bzw. letztes Mal gesagt habe, Kafir bedeutet nicht Muslim. Um es jetzt detaillierter zu erläutern, sagt man, der Kafir ist jener, der entweder überhaupt nicht Muslim ist oder war, oder jemand, der Muslim war und aus dem Islam ausgetreten ist. Durch eine Aussage, Tat oder einen Glauben. Na. Heute lernen wir, inshallah ta'ala, den Schirk. Der Schirk, barakallahu fikum, besteht aus zwei Teilen. Erstmal, der Schirk ist, wie die Ulama sagen, huwa sarfu shay'in min anwa'i al-ibadati li ghayri Allahi, سبحانه وتعالى كالصلاة والزكاة والذبح والنذر. نعم. الشرك ist, dass man etwas von den Anbetungen anderen außer Allah سبحانه وتعالى zuschreibt. Ja? Sei es das Gebet oder das Zakat oder das Gelöbnis oder das Schlachten oder andere Dinge. Ja? Weil die Ibadah, barakallahu fikum, ist das Recht Allah سبحانه وتعالى einzig und allein. Ja? Und man darf neben Allah tabaraka wa ta'ala keinen anderen anbeten. Und wichtig hier, man darf nicht zufrieden sein mit dem Schirk. Weil wer zufrieden ist mit dem Schirk, begeht den Schirk, wird zum Muschrik. Ein Muschrik ist jener, der Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellt, ein Kafir. طيب, barakallahu fikum. Der Schirk teilt sich bei Ahlus Sunnah wal Jama'ah in zwei. Also er besteht aus zwei Arten. Erstmal gibt es Al-Shirk al-Akbar, der große Schirk, ja, der einen aus dem Islam rausbringt. طيب. Und den Schirk, barakallahu fikum, kannst du in der Rububiyya, in der Uluhiyya und in den Asma, in den Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala begehen. Und der große Schirk, wie gesagt, ist jeder Schirk, der im Koran oder in der Sunna als Schirk genannt worden ist und nicht eingegrenzt worden ist und keine Deutung davon gefunden worden ist, dass er zu dem kleinen Schirk gehört. Und dann gibt es die zweite Art, der kleine Schirk. Und das ist jener, ja, Schirk, der einen nicht aus dem Islam rausbringt, doch zu den gewaltigen Sünden gehört. Ja? Zu den gewaltigen Sünden. Und der kleine Schirk ist jener Schirk, den Allah oder sein Gesandter zum kleinen Schirk erklärt haben. Oder die Sahaba uns überliefert haben vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass damit der kleine Schirk gemeint ist. Ja? Und der kleine Schirk, barakallahu fikum, ist nicht einzuschränken oder genau zu definieren, weil er viel ist. Und die Gelehrten des Islam sagen, und der kleine Schirk ist jener, Schirk, also Afwan, der kleine Schirk, sind alle Mittel, die zum großen Schirk führen. طيب, die Urteile des Schirks, wer andere neben Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, Ja, er macht Sujud zu einem anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala, schlachtet für andere außer Allah subhanahu wa ta'ala, so ist er ein Mushrik. Ist raus vom Islam. Zweitens, der den großen Schirk begeht, wissend oder unwissend, ja, ist raus vom Islam. Tayyib, der große Schirk zerstört alle Taten des Dieners. Der große Schirk, wenn man so stirbt auf ihn, geht man ewig in die Hölle und kommt nicht raus. Allah sagt, innahu may yushrik billah, فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Und wer Allah was beigesellt, so hat Allah für ihn das Paradies ewig haram gemacht. Ja, und sein Bleib ist das Höllenfeuer und er wird dort keine Helfer haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala vergibt den großen Schirk nicht. Und allgemein waren einige Ulama der Ansicht, dass der kleine Schirk auch nicht vergeben wird. Was heißt nicht vergeben? Das heißt, barakallahu fikum, dass er, wenn er den kleinen Schirk begeht, als Muslim, ja, dass er eine Zeit bestraft wird in der Hölle, aber wieder rauskommt. Und andere Ulama haben gesagt, nein, wer aufrichtig bereut, den vergibt Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist, wallahu a'lam, offensichtlicher. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah vergibt es nicht, dass man ihnen etwas beigesellt, doch vergibt er das, was darunter ist. Das heißt, im Jenseits wird der große Schirk nicht vergeben. Genauso wer den großen Schirk begeht und Muslim war, tritt aus dem Islam raus. Er wird nicht gewaschen, wie die Muslimin. Er erbt nicht, vererbt nicht. Man sagt nicht, Rahimahullah, er wird nicht dort beerdigt, wo die Muslime beerdigt werden. Ja, wie gesagt, wer auf diesen großen Schirk stirbt. Jedoch, er muss hier verstanden werden. Wenn man sagt, der Schirk, der große Schirk, der ihn begeht, so werden alle Taten ungültig, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا إِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكْ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Wahrlich, wenn du Schirk begehst, gemeint sind der Prophet und wir, wie auch Allah schon den vorherigen Propheten und Gesandten offenbart hat und auch ihren Völkern klar gemacht hat, وَلَا إِنْ أَشْرَكْتَ, wenn du Schirk gemacht hättest, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكْ, wahrlich, alle deine Taten wären ungültig. Und hier eine Regel, die Ulama sagen, wenn alle Taten ungültig werden, oder erwähnt werden im Koran und Sunnah, meint man damit eine Tat, die einen aus dem Islam rausbringt. Und Allah sagt, وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und wahrlich, du gehörst zu den Verlierern. Das heißt, ewig in der Hölle. So, jetzt die Frage ist, wenn jemand den großen Schirk begangen hat, ja, und bereut hat und den Islam wieder angenommen hat, weil wenn jemand den großen Schirk begangen hat, dann muss er den Islam neu annehmen. Werden alle seine Taten wieder gültig oder bleiben sie ungültig? Es gibt erstmal Meinungsverschiedenheit, aber stärker ist auch die Meinung von Imam Shafi'i und den Hanabila, wallahu a'lam, dass derjenige, der auf den Schirk stirbt, ja, auf den großen Schirk, dann all seine Taten ungültig sind, weil Allah tabaraka wa ta'ala dies als Bedingung setzt, weil Allah subhanahu wa ta'ala dies als Bedingung gesetzt hat. Fayamut wa huwa kafir. Stirbt und er ist kafir. Ja, wenn er so stirbt, dann sind seine ganzen Taten ungültig. Jedoch bereut er aufrichtig, ja, kommt zum Islam zurück und praktiziert ihn, so sind alle Taten, die er aufrichtig für Allah subhanahu wa ta'ala und richtig islamisch verrichtet hat, wieder gültig. Außer diejenigen, die er nicht so verrichtet hat, da wo Schirk und Kufr begangen hat. Na'am. Der große Schirk haben wir gelernt, einige Urteile. Ja. Und der kleine Schirk, wie gesagt, ist ebenfalls eine gewaltige Sünde. Weil der große Schirk ist noch gewaltiger. Inna shirka la dhulmun azim. Wahrlich, der Schirk ist das gewaltigste Unrecht. Und allgemein, jede Art von Schirk. So muss der Muslim sich hüten vor dem Schirk. Und zum großen Schirk haben wir gesagt, wie zum Beispiel machst du Sujud zu einem anderen außer Allah. Du bittest Hilfe, Versorgung, ja, bei anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Dinge, die nur Allah subhanahu wa ta'ala gebühren. Ja, zum Beispiel, du gehst zum Grab und sagst, oh du, gib mir Kinder und eine Frau oder eine Arbeit oder halte mir dieses Übel, diesen Schaden fern und gib mir den Nutzen und so weiter. Und der kleine Schirk ist, wie gesagt, alles, was genannt worden ist im Koran und Sunnah, dass es kleiner Schirk ist. Oder die Sahaba uns so erklärt haben. Und darunter wie Ar-Riya und Sum'a, dass man Taten verrichtet und gesehen werden möchte. Das kann mal passieren von einem Muslim. Und wie gesagt, man muss wissen, dass der Schirk das größte und gewaltigste Unrecht ist und die größte Sünde gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und uns vergeben und uns von den Muslimen im Diesseits und im Jenseits sein lassen, die die höchsten Stufen des Paradies erben. Wallahu alam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.